Dokumentation. Bekenntnis zum Bekannten. Die Meditation mit ihrer Vielfalt an Wegen und Möglichkeiten soll es sein, was in allgemeiner Weise besprochen werden kann, aber allein nur in spezieller Weise durchzuführen sein wird. Da führt eine Vielzahl der Wege in ein eigentliches Nichts. Allein nur der gerade gültige Weg wird der passende für uns sein. Er ist eine geeignete Fortsetzung des Gegebenen und fügt sich darum den Begebenheiten unseres Daseins schlüssig hinzu. Woran möchten wir festmachen, was aktuell zu tun wäre? Dieser Fragestellung treu untersuchen wir das eigene Gut. Welche Empfindung ist uns eingegeben und wie wirkt sie sich aus? Besteht jetzt eine gute Gelegenheit, um in sich zu gehen und seine Gedanken zu ordnen? Haben wir nichts anderes zu tun, was dringlicher zu erledigen sein wird als das? So setzen wir uns damit auseinander. Wir suchen zeitnah nach einer sinnvollen Antwort auf unsere Fragen. Die Aufgabenstellung, welche das Leben für uns bereithält, orientiert sich an äußerlichen Merkmalen. Aber auch innere Momente sollen dabei Berücksichtigung erfahren, wenn wir unsere Dinge einrichten. Da andere die Nutznießer unseres Handelns sind, sollten wir auch dafür Sorge tragen, dass es nicht verkehrt für uns sein würde, was wir da tun. Darauf möchten wir uns besinnen. Alles hat seinen tiefsten Punkt dort, wo wir ihn für uns festgelegt haben. Dort haben wir ihn für das Ganze festgemacht. Betrachten wir doch die aktuelle Situation von uns als verbesserungswürdig. Schauen wir uns an, was wir haben, und erkennen es als unseren Ausgangspunkt für eigene Bestrebungen an. Gehen wir dazu auf unser Dasein ein, wie es vorkommt. Erkennen wir die Bezüge von uns an. Vielleicht haben wir gemeint, dass die Wahrnehmung der inneren Regungen uns nicht weiterhelfen würde. Es wird trotzdem so sein, dass wir nichts anderes aus unserem Leben gekannt haben. Möchten wir etwa einen der beliebigen Wege beschreiten? Obwohl unsere Regungen wahrscheinlich nicht besser als unsere eigene Kenntnis der natürlichen Gegebenheiten gewesen sind, haben diese Emanationen doch aus uns resultiert. Sie sind mit uns verbunden und setzen unsere Kräfte frei. Darum stehen sie direkt mit dem Leben von uns in Verbindung. Nehmen wir doch einfach darauf Bezug, was uns zu eigen ist. Welche höhere Macht besitzen wir als diese? Was anderes soll uns die Ordnung der Dinge im Geschehen nahe bringen? Das Gegebene rührt aus unserer Lebendigkeit her. So nehmen wir es wahr. Aus diesem Grund haben wir das bei uns vorhandene Empfinden als die wahre Quelle unseres Glücks anerkannt. Wir geben dem eigenen Gedanken Raum und machen ihn stark. Soll er doch erscheinen, wie er ist. Alle Klugheit und Kraft eines Menschen haben nicht mehr weit gereicht, wenn er sich bereits aufgegeben hat. Manch einer hat sich ohne Grund übernommen und das als sein eigentliches Scheitern angesehen. Damit sind wir gut beraten, so etwas sein zu lassen. Achten wir darum besser auf die eigenen Regungen und lösen uns von aller fremdartigen Bestimmung durch andere Weggefährten ab. Ihre Zwielichtigkeit ist für uns ein Grauen. Daraufhin soll es uns gut mit diesem Leben gehen.